Hinkel. Kriminalstück von Susanne Ayub. Musik Sabine Wortmann. Dein Vater hat ein Ringlein mit einem grünen Edelstein. Der hat keinen schönen Schein. Lass mich nur einmal sehen hinein. So werd ich gleich durch Mark und Bein froh, wie ein Lämmerschwänzchen sein. Und dann lass ich mein Püppchen fein zu dir ins Gärtchen gleich hinein. Es bleibt mit allen Kleidern sein. Es hat einen Zapfen. Dein allein. Handschuh möchte man anziehen. 7. Oktober. Wenn so der Herbst anfängt, wie wird dann der Winter? So ein Ofen, auf dem man auch kochen kann. So wie sie uns jetzt anpreisen. Und wer soll das zahlen? Und mit was heiz ich ihn? Und was koche ich drauf? Steht nicht in der Zeitung. Ja, schau dir die Kleine an, Fredel. Sitzt in den Trümmern wie in einer Puppenstube. 0 Grad meiner Seele, wer hat's heut nicht? Ja, da ist sie ja immer noch. Du, da drüben, gehst du nicht nach Hause? Willst du nicht zu kalt auf dem Stein und deiner... Ja, warte mal, Fredel. Das ist ja gar kein... Jesus. Jesus, da muss man ja gleich... Komm, Fredel, schnell. Lass mich nur einmal sehen hinein. So werd ich gleich mit... Stehen Sie auf. Hören Sie, ich rede mit Ihnen. Ein Kind... Ein Säugling. Und ich hab's für eine Puppe gehalten. Dabei ist es tot. Hält ein totes Kind an der Brust. Ich hab geglaubt, das Herz bleibt mir stehen. Fredel, ich kann mich gar nicht erholen von dem Schreck. Ja, aufstehen. Er wird's bald. Entschuldigung. Ich hab sie nicht gehört. Ich bin... Ist das Ihr Kind? Ich hab... Was ist mit diesem Kind passiert? Sie ist gestorben. Ihr Name? Ausweis? Ich hab keinen. Keinen Namen? Das ist ein Skandal. Unsere Jugend. Die Besten sind im Krieg geblieben. Das Gesindel hat überlebt. Geh, Fredel, komm, wir gehen. Das ist ja nicht mehr zum Anschauen. Herr Inspektor, was machen Sie mit der? Das arme, hilflose Ding, ganz blau, am Hals hat sie es gepackt, halten wir an Hasen. Gestorben, ja, aber nicht von selbst. Entfernen Sie sich. Sie stören eine Amtshandlung. Na sowas, jetzt störe ich auch noch. Ich habe den Mord gemeldet. Niemals wären Sie von selbst gekommen. Bei diesen Verhältnissen, die bei uns im Land herrschen. Ein Eldorado für das Verbrechertum. Mord? Mord? Nein, nein. Nein, sie ist gestorben. Ich habe mir alle Mühe gegeben, aber... Ist das Ihr Kind? Da geben Sie es mir. Wir müssen aufs Revier. Schlimm. Schlimm ist es. Geht das Mädel hin und dreht ihrem Kleinen die Gurgel um. Geradezu entmenscht diese Jugend. Wie soll das weitergehen, Fredel? Das fragt man sich. Aber weißt du was? Das Gesicht, das kenne ich. Irgendwo habe ich die doch schon... Nicht? Illy. Und wie weiter? Der volle Name lautet. Das Geburtsdatum. Wollen Sie mir endlich antworten? Ich habe heute noch was anderes zu tun. Ich kann Sie in Beugehaft nehmen. Das wird Ihnen nicht schmecken, junge Frau. Sie müssen nicht Sie zu mir sagen. Ich bin auch keine junge Frau. Aha, Sie können also doch sprechen. Geben Sie mir jetzt bitte Auskunft über Ihre Identität. 14 Jahren ist man keine Frau. Ein dummes Mensch bist du, hat meine Mutter gesagt, weil ich mir ihren Lippenstift genommen habe. Weiter, weiter zur Sache, bitte. Ist das tote Kind Ihr eigenes? Wollen Sie mir das bitte endlich beantworten? Hinkel? Nein. Aber wie mein eigenes? Wenn's mein eigenes wäre. Ja, wessen Kind also dann? Und Hinkel, was ist das für ein Name? So reden Sie doch, lassen Sie sich nicht alles aus der Nase ziehen. Ihre Mutter, die kommt nicht mehr. Niemand kommt mehr zurück. Es ist alles aus und vorbei. Wie heißt diese Mutter? Anna, hat sie geheißen. Im Keller unter dem Gemüseladen haben wir uns getroffen. Hallo? Ist da unten jemand? Was ist da? Wer bist du? Raus mit dir. Wir haben keinen Platz für überflüssige Fresser. Ich bin obdachlos. Na sowas. Ist ja ganz was Neues. Glaubst du, jetzt falle ich auf den Bauch? Wir sind voll ausgebucht. Los, mach die Fliege. Rüben! Boah, und Sellerie, bitte. Ich hab so einen Hunger. Finger weg! Bist du taub? Na gut. Nimm da eine. Und dann... Ich hab schon seit gestern nichts im Magen. Ich bin von der Schule heimgekommen. Quatsch, keine Opern. Ich krieg gleich Besuch. Da brauche ich keine Gesellschaft dabei. Besuch? Hier? Ja. Das Imperial ist es nicht. Wie alt bist du überhaupt? 14. Mai. Ich heiße Illy. Das kommt von Sizilien. Und der Mund geht dir über. Das kannst du lassen. Das zieht mir den Nerv. Ich sag dir was, Little Illy. Wenn du dich hier nützlich machst, dann habe ich nichts dagegen, dass du bleibst. Wirklich? Ja, aber wie nützlich machen? Indem du das da spazieren führst, solange ich hier beschäftigt bin. Da, schau, aber leise. Sie schläft und das soll auch so bleiben. Das Geheul ist nämlich ärger als die Sirene. Ein Mädchen? Süß. Oben im Gemüsegeschäft ist der Kinderwagen unter den leeren Kartoffelsäcken versteckt. Solange du herumfährst, gibt sie Ruhe. Aber die Kontrollen... Musst halt aufpassen. Das Leben ist lebensgefährlich. Wenigstens gibt's keine Bombenflieger mehr. Und dafür darf ich hier wohnen? Na, das werden wir sehen. Vorläufig fährst du einmal den Bumperletsch durch die Gegend. Später, wenn der Cheek kommt, werden wir weiterschauen. Aber der Name, wie heißt sie? Sie? Gar nicht heißt sie. Aber... Naja. Clarissa. Clarissa? So hat meine Puppe geheißen. Ein schöner Name ist das, Clarissa. Aha. Und du? Ich, Anna. Clarissa. Mit dem werden wir nicht weit kommen. Das Rad fährt bald von allein davon. Tut mir leid, dass es so rumpelt. Oh je, jetzt bist du wach. Und ich was mach? Das reimt sich. Du bist wach und ich mach. Hey, Kennst du die Geschichte? Das Märchen vom Hühnchen? Das... Mein armes Hinkel. Hinkel, so heißt das Hühnchen. Hat auch Hunger gehabt, so wie du und ich. Im Wald wachsen die Himbeeren und die Pilze. Doch hier finden wir nichts. Nicht einmal ein Stück Brot. Komm, Hinkel. Ich halte dich. Die Sonne scheint, es ist bald vorbei. Du wirst schon sehen. Schlaf ein und dann ist alles wieder gut. keiner ist so allein. Und wäre Erd und Himmel von Stein und schiene kein Mond, kein Sternenschein und grüßte ihn kein Lüftlein und sänge ihm kein Vögelein, wird doch in seinem Herzen rein der liebe Gott stets bei ihm sein. Einen Zapfen hat's. Man muss direkt schon einheizen. Fragt sich nur mit was, Friedel. Können vor Lachen, haben wir früher gesagt. 3 Stunden Strom haben wir gestern gehabt. War ein Glück, dass du so ein bescheidenes Wesen bist. Und das Fleisch, das können wir uns aufzeichnen. Ich sag's dir, mein Lieber, mit dem Gemüse und dem Obst, da schaut's auch nicht viel besser aus. Und was wir beim Bäcker kriegen werden, Graubrot oder Weißes, man weiß nichts Genaues. Die Zeitung schreibt, das Mehl ist in den Zonen ungleich verteilt und die Vorräte sind erschöpft. Stieg eine Person auf einen Blindgänger, der explodierte. 3 Personen getötet, 4 schwer verletzt. Ja, da könnten wir auch dabei sein, Friedel. Am Kanal, da gehen wir oft. Jetzt, wo der Krieg vorbei ist, da kommt mir erst drauf, wie schwer das Überleben ist, gell? Von der Luft soll man leben. Den Ofen mit schönen Worten heizen. Aber der Fidelio im Radio, das war ein Erlebnis. Das hat sogar dir gefallen, Friedel, mein Schweinsöhr, gell? Ja komm, lass dir ein bisschen schön tun. Was haben wir denn sonst? 6 Zigaretten. Einmalige Ausgabe in den Trafiken für jeden über 18, für die Arbeiter 8 Stück. Das Kind trägt den Namen Clarissa. Der Nachname ist ihnen unbekannt. Clarissa, hat die Anna gesagt. Aber niemand hat das Hinkel getauft. Es gibt kein Papier. Das Hinkel? Wie ich ihnen erzählt habe, es ist ja nur... Es ist so ein kleines Kind. Ich hab's nicht zusammengebracht, Clarissa zu ihr zu sagen. Ich war die Einzige, die mit ihr gesprochen hat. Die Anna war oft weg. Und wenn sie da war, dann hatte sie zu tun. Ja, was denn zu tun im Keller? Ich sag dir was, mein Fräulein. Das kommt mir alles recht fantastisch vor, was du mir auftischst. Du kennst den Namen des Kindes nicht, der Mutter nicht und deine eigene Familie, was ist mit der? Fangen wir ganz von vorn an. Die Adresse? Es gibt keine Adresse. Das Haus ist weg. Nur Schutt. Ja, welcher Bezirk, welche Gasse? Was ist los, schlafst du? Es ist alles so weit weg. Ich war das letzte Mal im März dort. Es war ein kalter Tag. Wir hatten keinen Unterricht, weil Alarm war. Wir saßen im A-Bunker, das Licht fiel aus. Der A-Bunker? Dort gehst du in die Schule? Ja. Ja. Aber dann sind wir übersiedelt. Eine Bombe hat unsere alte Wohnung zerstört. Der Hund war drin, weil die Nachbarn nicht erlaubt haben, dass er in den Schutzraum darf. Er hat so viel Angst gehabt. Und vielleicht hätte er jemanden gebissen in seinem Schrecken. Die alte Wohnung, schon wieder weichst du aus. Mich interessiert der letzte Wohnsitz. Alles andere können wir jetzt beiseite lassen. Wenn's mir einfällt, sage ich es Ihnen gleich. Ich schwöre, Herr Inspektor. Weiter, weiter. Du kannst doch nicht alles vergessen haben. Der Vater. Vor dem 2. Krieg lernten sich die Eltern kennen. Mein Vater war bei den Pferden, in der Hofstätte. Die haben ein eigenes Gespann gehabt, eine Kutsche mit 4 schwarzen Rössern. Dann hat die Familie das ganze Vermögen verloren. Der Vater ist Leichenwäscher geworden und meine Mutter, hat keinen Beruf. Sie ist Heimarbeiterin bei der Firma Gruner. Macht Sicherheitsnadeln, Haarnadeln, Druckknöpfe, Schnallen. Der Vater ging weg. Und als er wiederkam, wurde die Cecilia geboren. Das bin ich. Ili genannt. Dann die Hochzeit und wieder ein Kind. Das war gleich tot. Da hat die Mutter eine Beihilfe gekriegt. Und der Vater ging zu den Soldaten. Er war schon im Ersten Krieg dabei. Am Ende. Da war er alt genug. Cecilia. Ja, und wie weiter? Du kennst doch deinen Namen. Wenn er mir wieder einfällt, sage ich Ihnen gleich, Herr Inspektor. Wissen Sie, damals in dem Keller unter dem Gemüsegeschäft, da ist was passiert. Seither kenne ich mich gar nicht mehr. Na, schau her. Schläft. Nichts Besseres zu tun? Chick, hast du was für mich? Ein Geschäft? Eine Zigaretten. Eine Schultasche? Wo kommt das auf einmal her? Was ist das? Antworte. Ein Mädel. Sie ist mit dem Kind spazieren. Ich bin froh, wenn ich einmal ein paar Stunden meine Ruhe habe. Ein Mädel? Ein Schulkind willst du hier einnisten? Kommt nicht in Frage. Sie ist kein Kind. Lass sie, sie soll auf den Fratzen schauen. Ich dreh ihm sonst bald den Hals um. Hättest du nichts Kleines anschaffen sollen. Zurückschicken kann man's nicht. Danke für die Belehrung. Wäre ich nicht drauf gekommen. Wir brauchen hier keine Extramieter. Stört nur das Geschäft. Geschäft? Ein Witz ist das. Wenn ich nicht mit tue, ist es aus damit. Du tust aber mit. Und wenn nicht? Probier's. Ah! Unser unwillkommener Besuch. Psst, sie schläft. Wo ist ihr Bettchen? Wir sind da nicht in einem Bilderbuch. Der Krieg ist aus und wir haben den Schirm auf, falls dir noch nicht aufgefallen ist. Leg's hin, wo Platz ist. Da in die leere Kiste. Ich habe ein Tuch. So kannst du gut schlafen, Hinkel. Siehst du so? Was machst du da, Schulmädel? Wieso gehst du nicht heim zu Mama und Papa? Die Anna hat mir erlaubt, dass ich derweil einmal da bleib, weil unser Haus gibt's nicht mehr. Das ist eingestürzt und meine Mutter verschüttet. Ich war in der Kinderauffangstelle, aber... Aber? Da gehst du schnurstracks wieder zurück. Nein. Wovon lebst du? Was isst du? Wo schläfst du? Ich habe mich bis jetzt auch durchgeschlagen. Es wird schon irgendwie weitergehen. Ich bin kein Kind mehr. Das sehe ich. Ich kann auf die Kleine aufpassen. Das mache ich gut. Ich wollte so gern Säuglingsschwester werden oder Kindergärtnerin oder... Das will hier keiner hören. Wir haben nichts übrig für Kinder. Die Katzen bindet man in einen Sack und wirft sie ins Wasser. Von mir aus könnte man es auch mit den Kindern so machen. In guten Zeiten ist es egal. Aber wo sind die? Hier nicht. Da, wo du gelandet bist, musst du dich nützlich machen. Sonst gehst du. Und wie? Hast du schon einen Freund gehabt? Das schaut nicht so aus. Aber der Busen wächst ja schon. Ich kenne einige Herren, die haben den Jungfrauenwahn. Denen wirst du einen kleinen Gefallen tun. So kommen wir ins Geschäft. Einen Gefallen? Ich soll... Ja, sicher! Du sollst... Jetzt lass sie doch in Ruhe! Sie versteht ja gar nicht, was du meinst. Ich verstehe es schon. Na, siehst, schaut ein bisschen dumm aus der Wäsche, aber es macht nichts. Sie kapiert, worauf es ankommt. Dann werde ich was arrangieren. Da, für dich. Damit es nicht heißt, der Chick ist ein Unmensch. Schokolade? Ja, Schokolade für dich. Schon wieder eine Gasvergiftung. Mutter, drei Kinder, die Großmutter. Der Vater war nicht zu Hause. So spielt halt der Zufall Schicksal. Oder sie haben sich selbst gemurkst. Ist es nicht so, Fredl? Kaum steht was von einem Gasunfall in der Zeitung, gibt's die nächsten Toten. Da sitzt die Sehnsucht zum Sterben still im Hintergrund. Bis zu dem Moment, wo man sowas liest. Und dann geht man hin und macht's nach. Na, jetzt schau nicht so ängstlich. Ich bring mich schon nicht um. Okay, wer wird denn die Wurstzipfel für meinen Fredl ergattern, wenn ich nimmer bin? Na, wir halten durch, wir zwei. Jetzt, wo es wieder Papier für die Zeitung gibt und eine Straßenbeleuchtung und langsam, langsam auch eine Post. 350 Häuser wegen Baufälligkeit in die Luft gesprengt. Auf Abschnitt 21 der Lebensmittelkarte bekommt man statt 1400 Gramm Kartoffeln 300 Gramm Kekse. Fredl, erinnerst du dich an die Kaiserin Marie Antoinette? Na, was eh, du erinnerst dich nicht, aber ich. Wenn das Volk kein Brot hat, dann gibt's ihm Kuchen, hat die gesagt. Und nicht lang danach haben sie die Franzosen einen Kopf kürzer gemacht. Viersprachige Identitätskarten für alle Bürger. Die Ausweise muss jeder ständig bei sich tragen. Zeit wird's, dass wieder eine Ordnung einkehrt. Naja, aber ob sich die Verbrecher dann brav ausweisen, das kann ich mir nicht vorstellen. Na komm, Fredl, es wird ja schon dunkel. Ich kann den Zeitungsanschlag ja schon gar nicht mehr ausnehmen. Bei uns merkt man noch nichts von der Straßenbeleuchtung. Direkt gruselig da. Würdest du mich verteidigen, wenn uns einer was anhaben will? Ja, sicher. Was sieht's denn nicht an? Aber du hast ein Löwenherz. Sie würden uns sehr weiterhelfen, wenn Sie uns die richtigen Namen nennen könnten. Der Mann, dieser Chick, hat Ihnen doch etwas Schlimmes getan. Ich kann mir vorstellen, der ist in gewisser Weise verantwortlich für das, was dem Kind geschah. Und natürlich die Kindesmutter. Sie haben von den beiden nie ein Dokument gesehen? Also hör mal zu, ich muss deine Identität feststellen. Das ist meine Aufgabe. Und du willst nicht mithelfen. Ich? Ja was? So rede! Reden Sie, Fräulein! Kann nicht. Weiß nicht. Dann werden wir eine Fotografie anfertigen lassen. Die kommt in die Zeitung. Es handelt sich um Aufklärung eines Verbrechens. Das steht auf Seite 1. Und dann werden wir sehen, wer von Ihren Angehörigen sich meldet. Meine Mutter. Verschüttet. Mein Vater kommt nicht zurück. Er ist der Hölle entronnen, hat er zum Abschied gesagt. Danach kann ihn kein Fronteinsatz mehr schrecken. Und was wahr ist von diesen Dingen, das werden wir auch klären. Ob Sie uns hier nicht zum Nahen halten. Ich habe so einen Verdacht. Ich habe es Ihnen versprochen, Herr Inspektor. Alles sollen Sie erfahren. Ich halte nichts zurück. Eli. Eli ist ein blöder Name. Kannst du nicht was anderes zulegen, wo nicht jeder nachfragt, wie heißt die? Wie denn zum Beispiel? Lili. Juli. Julie. Julie! Das klingt doch hübsch für unser Sugar Baby. Julie. Virgin Julie. Da wissen Sie gleich, woran Sie sind. Wer? Ein bisschen ausstaffieren müssen wir dich noch. Da, gefällt dir das? So, bin ich dir um. Ja, sehr schnittig. Ja, so, so. Und der rote Lippenstift. Ja, bist du gescheit. Direkt verrucht, das Julie Baby. Und da, das ist auch für dich. Das? Rotes Hosal. Posenhalter dazu. Hat mich 10 Chicos im Schleich. Das soll ich... Ja, sicher anziehen. Was denn sonst? Was schaust du mich denn so an, Eval? Was willst du vom Cheek? Vielleicht schmusen? Na geh. Mit mir musst nicht kokettieren. Aber ich tu doch gar nicht. Du, Chick, ich würde gern wissen... Na was denn? Wie denn? Viel Wissen macht Kopfweh. Was gibt's denn schon zu wissen? Oh. Wie du richtig heißt. Schmeckt gut, der Julie-Babymund. Nach Seidenzuckern und Lakritz. Vollmehlig Schokolade. Blödsinn. Zeig her das rote Hose. Den Busen werden wir noch ein bisschen ausstopfen müssen. Und schöne Haut hat das Jolie-Baby Spatterl. Wirst doch brav sein, Jolie. Lieb sein. Machen, was der Chick dir auftragt. Wir sitzen hier ziemlich im Trockenen mit unseren Runkeln und Rüben. Das macht uns nicht fett. Ich will gern mithelfen. Das ist gut. Wohin gehst du? Willst du nicht... Nicht raunzen, Kleine. Das bringt nur Scheltenschläge. Ich hab zu tun. Und kommst bald wieder? Ich würde so gern... Und dein Name? Hast du es nicht verstanden? Soll's nicht schwer vom Begriff sein. Wozu hab's dich in die Schule geschickt? Bin schon still. Na gut. Hol die Anna runter. Die wird eh schon an Mord denken, weil ich sie ausgesperrt hab. Johannes Maria. Schön. Blöd. Aber Schnurz. Die Äuglein sind wie Diamant, die Zähne Perl und Elfenbein. Mein Leib ist zierlich und gewandt, die Pfötchen rosenrot. Und klein. Die Öhrlein sind zwei Blumen zart, die Nase einer Blüte gleich. Wie Blütenfäden ist mein Bart, so rein, so fein, so weiß und weich. Die Wahrheit ohne Hinterlist, niemals sie noch küsst gewiss. Ich sag's dem Hinkel, wer das ist, der Prinzess von Mandelbiss. Anna! Was ist, warum flüsterst du? Sch, das Hinkel schläft. Das soll doch nicht aufwachen. Ich muss dich was fragen, Anna. Lass mich in Ruhe. Interessiert mich nicht. Aber bitte... Ich kann doch niemanden sonst fragen. Den Chick? Der ist jetzt für dich zuständig. Das traue ich mich nicht. Und das geht auch nicht, weil... Hast du nicht verstanden? Interessiert mich nicht. Ich hätte dich rausschmeißen sollen, ohne auf das Gewinsel zu hören. Gleich auf den ersten Blick. Was hast du auf einmal? Was habe ich dir getan, Anchi? Und nenn mich nicht so! Reut mich gar nicht mehr an, kapiert? Du bist ja jetzt die Nummer eins. Die Jungfrau. Brauchst dich gar nicht verstellen, du. Aber was kann ich dafür? Das will ich doch nicht, bitte, Anna. Du... Ah! Ich habe noch nie einen Mann geküsst. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Gusch! Gib das auch noch. Ich nehme sie ja schon. Ich möchte, dass wir zusammenhalten. Es ist nichts so schlimm, als wenn man es allein durchstehen muss. Was weißt du, kleiner Trottel, vom Durchstehen? Gestern hast du noch bei deiner Mama die Füße unter den Tisch gestellt. Wer ist der Vater vom kleinen Hinkel? Was? Deinem Kind. Keine Ahnung. Spielt keine Rolle. Das gibt's eh nicht lang, das Kind. Hat keinen Vater, hat keinen Namen, hat kein Dokument. Ist niemand das Kind. Wie die Mutter. Ich brauch deinen Trost nicht. Rühr mich ja nicht an. Sonst setzt's was. Wie alt bist du? Salomo, du weiser König, dem die Geister untertänig. Gib uns Gold und Ehr und Glanz, stell uns hoch in der Finanz. Mach uns glücklich, ganz enorm. Orden gib und Uniform. Ringlein, Ringlein, dreh dich um. Und ich sag aus, sonst fliegst du mit einem Tritt. Du hast Schokolade gekriegt, du hast einen Kamm und eine Haarspange gekriegt. Da, Zigarette, erst die Flänerei vertrag ich nicht. Hab ich dir was getan? Ich hab gefragt, du bist einverstanden. Du isst auf meine Kosten, trinkst auf meine Kosten, jetzt ist Zahltag und du flänst. Aus sofort! Anna, du sorgst dafür, dass jetzt eine Ruhe ist, wenn ich wiederkomme. Und spielst Granada für die Damen. Das war noch gar nichts, du verzogener Fratz. Der hat die Mama eine auf den Popsch gegeben oder eine Watschen und du hast die Sterne gesehen. Aber Hebe sind das nicht. Das hast du noch nicht erlebt. Aber ich weiß, was das heißt. Und ich brauch das nimmer. Du hältst jetzt dein Maul. Was ist denn schon dabei? Und wann's weh tut, es geht vorbei. Schnell vorbei. Beim nächsten Mal ist es besser. Die Schokolade hast du gegessen. Da hat dir nicht gegraust vor dem Sündenlohn. Jetzt hör auf! Der Chick dreht durch, wann du heulst. Und ich auch. Ich hab kein Mitleid mit dir. Bild dir nur ja nicht ein, ich helf dir, wenn der Chick dich drischt oder einer von den Herren, die auf Jungfrauen stehen und am meisten, wenn das Blut noch fließt dabei. Ich kümmere mich nicht drum. Ich bin nur froh, dass ich nicht dran bin und dass ich nicht blute. So ist das, wo wir herkommen, der Chick und ich. Da heißt es nur überleben oder krepieren und es sind genug krepiert. Deswegen, weil der Krieg jetzt aus ist, werden wir auch keine guten Menschen mehr. Antje, bitte, geh mal weg. Du sprichst zu böse, aber du bist es nicht. Ich weiß, dass du ein weiches Herz hast und ein Mitgefühl. Du bist auf dem Holzweg, du zerrupfte Jungfrau. Ich geh nicht weg. Ich habe einen Platz zum Überleben, auf das kommt's an. Du hast keine Ahnung. Warum bist du deiner Mama weggelaufen? Jetzt willst du das Milchkind spielen? Kommst ein bisschen spät drauf. Kriegsgeschädigt oder verstockt, wer kennt diese Person? Friedel, hör zu. Das Mädchen, das vor einer Woche mit einem toten Säugling in den Armen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt im Freien aufgegriffen wurde, ist immer noch nicht identifiziert. Die pathologische Untersuchung hat ergeben, dass der Säugling eines gewaltsamen Todes starb. Friedel, das Foto, die habe ich doch selbst, das ist die. Und ich kenne sie, aber ich habe es gar nicht erkannt. Das darf doch nicht wahr sein, Friedel, und du auch nicht. Die Anna, frech und unverschämt. Ein Tunichtgut von klein auf. Getreten hat's dich sogar mal, Friedel. Unabsichtlich. Ha, wer's glaubt, wird selig. Die und ihre ganze Familie. Eine Brut, eine Elendige. Sie meinen also, dass es sich bei dem Mädchen um die Tochter ihrer Nachbarin Else Förster handelt? Anna. Und wie erklären Sie sich, dass Sie das Mädchen nicht gleich erkannten? Ja, so heruntergekommen, wie die da auf der Straße gesessen ist. Die langen Haare, die zerrauften sind ihr ins Gesicht gehängt. Und jetzt, auf dem Foto, sind sie kurz? Ja, sie musste entlaust werden. Deshalb hat man dir das Haar abgeschnitten. Na, Herr Inspektor, Sie müssen das alles allein erledigen? Wo sind die alle hingekommen, unsere Polizei? Es wäre nur Minderbelastete oder Unbescholtene in den Dienst genommen. Das heißt? Ich war nie bei einer Partei. wegen der veränderten Frisur nicht gleich erkannt habe. Ja, die Anna ist ins Heim gekommen. Na, die Familie. Nachdem der Vater weg war, da haben sie die Else geholt. Und 16 muss die Anna heute sein. Oder 17. Was war mit dem Vater? Der Vater, das weiß man nicht so genau. Der war gleich zum Kriegsbeginn weg. Das Mädchen sagt, sie ist 14. Ich habe mich allerdings auch gewundert, weil ihre Ausdrucksweise so gewählt. Verdorben, bis ins Mark. Geben Sie sich nicht ab mit ihr, Herr Inspektor. Das ist so ein Dreckfink, gar nichts wert. Sie hat das Kind umgebracht. So soll sie es selbst auch ergehen. Dann bitte, lesen Sie sich alles in Ruhe durch, bevor Sie unterschreiben. Schenk uns Enten, bunt und prächtig, weiße Gänse, die bedächtig nach dem Wolkenhimmel sehen und auf einem Beine stehen. Alles sei recht auserlesen, wie's im Paradies gewesen. Ringlein, Ringlein, dreh dich um. Rette mich, ich bitte dich drum. Jetzt ist Schluss mit der Märchenstunde. Sie heißen Anna Förster und Sie sind 16 Jahre alt. Das Melderegister ist verbrannt, aber wir bekommen die Adresse schon heraus. Das ist nur eine Frage der Zeit. Das Haus steht nicht mehr. Die Schultasche, gestohlen wahrscheinlich. Ist nur ein Märchenbuch drin. Ich habe dem Hinkel vorgelesen. Und mir selber. Es ist ein schönes Buch. Wir haben keine Bücher gehabt dort. Ich habe kein Buch mehr in der Hand gehabt, seit ich von zu Hause fort bin. Sie können sich also wieder erinnern? Bei den Fliegerangriffen im Schutzraum habe ich immer so Angst gehabt. Am schlimmsten war es, wenn das Licht ausgegangen ist. Dann habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich bin hinaus und hab zugeschaut. Von Westen oder von Süden sind sie gekommen. Ein Heulen und Pfeifen. Ich höre sie immer noch, wenn es still ist, in der Nacht. Dann die Explosion. Schrecklich. Und irgendwie auch so schön. Das war im Heim. Sie sprechen vom Heim. Meine Mutter haben's geholt. Sie hat die Flugblätter verteilt, illegal. Wie vorher der Vater. Aber er war auch schon lang fort. Ich weiß nicht, wohin. Und die Mama hat meine Papiere verbrannt, bevor die Polizisten kommen sind. Und hat zu mir gesagt, dass ich jetzt auf mich allein gestellt sein werde. Dass ich untertauchen muss. Aber das war zu spät. Sie haben sie mitgenommen. Und mich auch. Papiere verbrannt? Erfindest du schon wieder was Neues? Sie können mich nicht zwingen. Lieber sterben als dorthin. Ja, das warten wir mal ab. Einstweilen geht es um die Aufklärung eines Verbrechens. Des Todes der kleinen Clarissa. Ich will die Wahrheit. Wir haben uns versteckt. Dort unten in einem der Kellerabteile. Ili hat so eine Angst gehabt vor dem Chick, dass er mir und dem Kind... Die Ili? Ich. Die Ili. Es war einmal ein naschhaftes Kind und dachte an nichts als an Brezeln und Kuchenhasen, Buttermänner und Pfeffernüsse. Was soll daraus werden? Not bricht Eisen, Hunger lernt beißen. Sei vernünftig und weine nicht. Gott füttert die Raben und die Lilien auf dem Felde, die nicht säen und nicht ernten. Aber ob es dich gibt, Gott? Die Wahrheit, habe ich gesagt. Du wirst mir nicht länger einen Bären nach dem anderen auf die Nase binden, sonst ziehe ich andere Seiten auf. Aber wir haben ein Glück, Hinkel, weil wir die Pfeffernüsse und Kuchenhasen und solche Naschereien eh nie gekostet haben. So können wir es nicht vermissen. Nicht so ungeduldig. Ich habe auch Hunger. Es ist aber nichts da. Wir müssen abwarten. Herr Inspektor, da ist mir noch was eingefallen. Weil Sie haben doch gesagt, Gemüsegeschäft und wo das ist. Und dann bin ich mit dem Fredel herumgegangen und hab so nachgedacht, wie es da war. Noch vor ein paar Jahren. Jetzt ist ja alles durch den Krieg heruntergekommen. So viele Geschäfte haben zugesperrt. Die Männer eingezogen oder einfach aufgesteckt. War ja kein Einkommen mehr zu holen. Keine ordentliche Ware zum Verkaufen. Das Geschäft, das hat früher dem alten Haberl gehört. Den haben sie abgeholt. Oder er ist von selber gegangen, also. Und dann kam ein anderer und. Aber dann, als es mit dem Krieg zu Ende ging, da hat der seine Sachen gepackt und ist Hals über Kopf davon. Nicht einmal den Rollbalken hat er runtergelassen. Ich glaube, das ist der Platz, von dem sie ihnen erzählt hat. Da hast dich versteckt. Che. Bist noch blöder, als es ausgeschaut hat. Lass sie! Du misch dich nicht ein! Willst du die andere Seite vom Chick unbedingt kennenlernen? Wir haben uns was ausgemacht und du hältst dich nicht daran. Wie schaust du aus? Wo ist das Gewand und der Lippenstift? Der Kunde wartet, du hutschst den Bankard, den Unnötigen. Gib's her, jetzt wird's bald. Erstes Theater mit der Grabbelstube hat jetzt ein Ende. Nein, bitte. Jetzt lass los. Aus. Hände weg, sag ich. Und Pappen halten, sonst fangst du noch eine. Da hörst du Engel dann singen. Chick, hör auf! Angie, bitte, hilf mir! Nix, Anna. Ich hab dir gesagt, der Chick wird dich umbringen. Bitte! Hast du nicht genug? Ich schmeiß den Bankard an die Wand! Ja, wie ist die Adresse? In der Eisener Straße. Aber da ist ja nichts mehr. Das Haus ist gesprengt worden wegen der Einsturzgefahr. Gerade vor ein paar Wochen war das. Aha. Naja, danke jedenfalls. Ich hab mir gedacht, das wird Sie interessieren. Weil das Mensch ja keine Auskunft gibt und Gedächtnisschwund markiert. Die hat's faustdick hinter den Ohren. Lassen sich das von mir gesagt sein. Ich hab die ganze Sippschaft zur Genüge gekannt. Ich danke für Ihre Mithilfe. Und für das nächste Mal. Hunde sind in einem Amtsgebäude verboten. Ach komm, Fredel, wir gehen. Die sehen uns hier nimmer. Wo sind die Chick? Von was redest du? Die Stange Zigaretten, die der Kunde gezahlt hat. Der Kunde hat nicht gezahlt. Wenn du lügst, setzt's was. Ja, du Held. Mach nur weiter, schlag uns alle tot. Ich hab sie gewarnt und dich warne ich auch. Wo sind die Chicks? Es gibt keinen Lohn, weil sich nichts abgespült hat. Der Kunde hat Kinderfleisch bestellt, aber das ist uns leider ausgegangen. Halt's Maul und der Bankard auch, sonst dreh ich durch. Wo ist die Julie? Was fällt euch Weibern ein? Ich dulde keinen Widerspruch. Da. Was? Unter der Decke. Na red. Na, heb die Decke auf, schau's da an. Was warst du? Was ich? Erst, hallo, wach auf, Julie. Kann nicht aufwachen. Genick gebrochen oder Rückgrat. Man muss mit einem Spiegel... Da rührt sich nichts mehr. Die ist doch nur gestolpert. Auf die Stufen gefallen. Davon stirbt man doch nicht. Mörder. Namen, die man nicht überprüfen kann. Ein Tatort, den man nicht ansehen kann, weil das Haus gesprengt worden ist. Wie kann man so einen Sachverhalt ermitteln? die Besserungsanstalt. Man wird nicht besser dort. Ich wäre ein Kandidat für die Todesspritze gewesen, ohne Papiere. Die haben nicht lange gefackelt mit so fragwürdigen Existenzen. Einen Grund gab's immer. Ungehorsam, Renitenz. Nur wenn die Familie gekommen ist und nachgefragt hat. Das war eine kleine Sicherheit. Aber auch keine Garantie. Die Hiebe waren nicht das Schlimmste. Erbrochenes Aufessen, bloßfüßig auf dem Steinboden auf einem Bein stehen. Glück gehabt. Und auf einmal wurde das Heim aufgelassen. Bewacher weg, die Erzieherinnen weg. Wir sind davon, alles, alles, was noch laufen konnte. Davon, nur davon. Keine Papiere. Es war noch Krieg. Da waren die Anschläge. Alle Geschäfte müssen offen halten. Gab aber nichts zu kaufen. Und ich hatte kein Geld. Unterwegs kam ich auf ein Schlachtfeld. Da waren überall erschossene Soldaten. Ich habe zwischen ihnen geschlafen. Es hat geregnet. Ich habe mich unter ihnen verkrochen. Ich habe den Leichen in die Taschen gegriffen und nach Proviant gesucht, sonst wäre ich verhungert. Dann habe ich mich verliebt. Ein Soldat. Er hat mir erzählt, wie sie die Frauen des Feindes bei lebendigem Leib angezündet haben. Einmal hat er einer Frau die Granate zwischen die Beine gesteckt. Und sie ist damit in die Luft geflogen und in Stücken heruntergefallen. Da hat er gelacht. Er war so nett. Und hat so schön gesprochen. Gedichte. Aber ich war nicht mehr verliebt. Ich war nie mehr verliebt. Das ist der Vater von meinem Kind. Zu Hause habe ich den Chick wieder getroffen. Wir haben uns vom Heim gekannt. Er war auch ein Todeskandidat. Was geschah dem Kind? Dann begannen sie mit den Sprengungen. Ich war immer noch im Keller unter dem Gemüseladen. Der Chick hatte versprochen, etwas zum Essen für uns zu organisieren. Psst! Du darfst nicht. Du darfst jetzt nicht. Wenn du uns verrätst, Hinkel, dann sind wir verloren. Hinkel. Still. Du musst jetzt still. Sie waren mit dem Kind allein im Keller. Und dann? Man hat doch alle Häuser nach Überlebenden durchsucht. Sie haben uns nicht gefunden. Unglaublich. Sie wollen mir erzählen, dass... Die Sprengungen in der Eisener Straße gingen weiter. Ein Teil vom Keller stürzte ein. Die Stiege war zugeschüttet. Ich konnte nicht raus. Ich wartete. Aber der Chick kam nicht mehr zurück. Niemand. Ich hatte eine Kerze. Ich habe dem Kind vorgelesen und mir. Ein schönes Buch. Auch wenn sie mich nicht mehr hören konnte, so war es doch ein Trost. Das Ringlein dreh dich um und hat auch wirklich geholfen. Denn dann, als das Licht schon fast zu Ende ging, ist mir was eingefallen. Das hat die Anna mir einmal erzählt. Die Tür von unserem Keller zum Nebenhaus. Vor dem Krieg wurde sie zugemauert. Mit den Fingern habe ich den Mörtel zwischen den Ziegen herausgekratzt, bis sie locker wurden. Irgendwie habe ich es ins Freie geschafft. Ja, und dann? Jetzt wissen Sie schon alles. Alles? Wie soll sich deiner auskennen? Sagen Sie die Wahrheit. Wie ist Ihr richtiger Name? Cecilia. Die Jungfrau Cecilia war eine Märtyrerin. Das kochende Wasser konnte ihr nichts anhaben. Und als sie enthauptet werden sollte, ließ sich ihr Kopf nicht abtrennen. Aber ein Name allein hilft nicht. Das bringt keine Unschuld zurück. Sie haben das Kind getötet. Ich bin im Schutt gesessen. Ich habe das Heulen der Sirenen gehört. Ich höre sie immer noch. Und dann die Flieger. Meist sind sie vom Westen gekommen. Wir haben nichts zu essen gehabt. Das Kind hat geschlafen. Und ich auch. Wir waren müde. Bis mich die Frau gefunden hat. Der Hund war's. Sie war's. Natürlich war sie's. Der Hund. So ein Unfug. Obwohl, es ist schon Unglaublicheres passiert, seit dieser Wahnsinn angefangen hat. Recht und Ordnung, wofür ich stehe. Was bedeutet es noch? Wer kann's noch unterscheiden? Wenn man mich fragen würde. Zum Glück fragt mich keiner. Oh, eine Kälte ist es heute. Habt ihr nicht ein Kind gesehen? Ein klein Mägdlein, wunderschön. Blaue Augen, rote Backen, Zähnchen weiß zum Nüsseknacken, einen roten Kirschenmund, frisch und froh und dick und rund, glänzend wie ein Mandelkern, hüpft und spielt und singet gern. Es hat einen blonden Zopf, einen Strohhut auf dem Kopf. Ach, das Kind habe ich verloren. Hinkel, Kriminalstück von Susanne Ayub. Es sprachen Anna, Eva Meyer, Illi, Pippa Galli, Chick, Philipp Hochmeier, Inspektor Karas, Alexander Ebert, Frau mit Hund, Sabina Troger. Ton und Technik, Thomas Monnerjan und Jan Fraune. Regieassistenz, Christoph Richter. Musik, Sabine Wortmann. Regie Andrea Ghetto. Produktion Deutschlandradio Kultur 2014.